Einen schönen guten Tag. Wir begrüßen, dass ihr alle hier seid und dass diese Veranstaltung heute stattfindet. Und nun folgt der Beitrag vom Jugendwiderstand. In den nächsten Tagen ist der 18. März, der Kampftag für die Freilassung der politischen Gefangenen. Und auch heute liegt es in der Natur der Sache, dass das weltweite imperialistische Ausbeutersystem, welches massenhaft Elend, Armut und Krieg produziert, den entscheidenden Widerstand der Ausgebeuteten und Unterdrückten hervorruft. Um ihre Herrschaft und ihre Profite dagegen zu sichern, greifen die bürgerlichen Staaten ihre bewaffneten Organe und ihr Justizapparat zu verschiedenen Formen der politischen Unterdrückung. Einschüchterung, Bespitzelung, Hetze, Geldstrafen, verschärfte Gesetze, Verbote, Prozesse, Knast, Isolation, konterrevolutionäre Gewalt, Folter, Verschwinden lassen, Mord und Terror stehen auf dem Programm der ach so demokratischen Diktaturen der Bourgeoisie im imperialistischen Kapitalismus. In Deutschland trifft es die demokratischen, revolutionären und antiimperialistischen Migrantenverbände. Einige Gefangene von Atik sitzen seit 2015 noch immer im Knast. Musa Aşoğlu und andere Gefangene der Volksfront sind ungebrochen hinter den Gittern des BRD-Imperialismus. Auch Gefangene der kurdischen Nationalbewegung sitzen ein. Und der palästinensische Widerstand steht ebenfalls immer mehr im Fokus ihrer Kriminalisierung. Insgesamt nimmt die Repression gegen die politische Widerstandsbewegung hier im Land im Zuge der Faschisierung des Staatsapparates immer weiter zu. Sei es die staatliche Willkür, Öffentlichkeitsfahndungen und Razzien zu G20 und dessen Protesten gegen Antifas oder die sich entwickelnde rote Jugendbewegung Deutschlands. International ist das Bild dasselbe, oft noch viel zugespitzer, da auch der Widerstand hier entwickelter ist. So wurden in unserem imperialistischen Nachbarland Frankreich tausende Menschen bei den Volksprotesten der sogenannten Gelbwesten inhaftiert. Viele werden zu teils langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. In den schmutzigen Verliesen des türkischen Regimes ertragen tausende Kommunisten, Revolutionäre, Patrioten, Kriegsgegner, kritische Journalisten, Wissenschaftler, Künstler und demokratische Aktivisten ihr Schicksal als politische Gefangene mit erhobenem Haupt. In Indien, der angeblich größten Demokratie der Welt, harren zehntausende Gefangene der verschiedenen Volksbewegungen in den Gefängnissen des hindu-faschistischen Modi-Regimes aus. Auf den Philippinen inhaftiert das Regime von Duterte ständig durch Absprachen gesicherte Verhandler der Nationaldemokratischen Front und andere demokratische Aktivisten. 450 politische Gefangene der Kommunistischen Partei der Philippinen sitzen ein. Vielen wird der Status als Kriegsgefangener verweigert. Auch im besetzten Palästina sitzen mehrere tausend Gefangene des nationalen Widerstands hinter den Gittern der Zionisten. Zu den berühmtesten gehört gewiss der Generalsekretär der aufrichtigen PFLP, Ahmad Sadat. Eng verbunden mit dem Kampf des palästinensischen Volks ist auch der von den französischen Imperialisten eingekerkerte, langzeitgefangene Revolutionär George Ibrahim Abdallah. Auch die Beispiele aus dem Baskenland und Nordirland zeigen, hier sollen Kämpfer für Unabhängigkeit und Befreiung in den Knästen verrotten. Ebenso wie antiimperialistische, anarchistische Stadtguerilla-Aktivisten aus Griechenland. Oder auch Mumia Abu-Jamal und Leonard Peltier, die seit Jahrzehnten vom US-Imperialismus als Geiseln gehalten werden, während sich ihr Gesundheitszustand immer drastischer verschlechtert. Es gibt zu viele Einzelschicksale und zu viele rote Kämpferherzen hinter ihren Gittern, um sie hier alle aufzuzählen. Der menschheitsfeindliche Imperialismus nimmt seine Gegner ernst. Überall auf der Welt geht er mit aller Gewalt gegen den Volkswiderstand und vor allem gegen die Kommunisten und Revolutionäre vor. Unzählige werden ermordet und landen in seinen Kerkern. Das unterstreicht nur seine Angst vor der Revolution und dass sie eben kein Hirngespinst, sondern in vielen Gegenden, gerade der Dritten Welt, schon lange materielle Realität ist. Die revolutionären Kriegsgefangenen und die politischen Gefangenen sind Teil des weltweiten Kampfes der Arbeiterklasse, unserer Klasse. Sie führen ihn auch hinter den Mauern des Feindes, ihren Möglichkeiten entsprechend fort, obwohl er mit aller Gewalt versucht, sie zu brechen. Ihnen gehören unser großer Respekt und unsere volle Unterstützung. Deswegen wollen wir hier und heute, so wie am 18. März, unsere Solidarität mit den politischen Gefangenen, der weltweiten Widerstandsbewegung der Völker und der internationalen Arbeiterklasse auf die Straße tragen. Stärken wir unsere Einheit gegen die bürgerliche Klassenjustiz und die politische Unterdrückung durch diesen Imperialismus. Stehen wir im Angesicht der Angriffe des Feindes Schulter an Schulter. Wehrt euch und kämpft gegen bürgerliche Klassenjustiz und imperialistische Unterdrückung. Solidarität heißt Widerstand. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Dankeschön.